einsamen Zuschauen. Der Blick gesenkt, als wärst du nur noch eingeschüchtert von dir selbst. Dein Klagen ist in Stein gehauen, als wär das Fallen eine Hürde, die dich fort bestehen lässt. Bei all dem Unverständnis kann ich nicht verleugnen, dass es stimmt. Ist es bequem unter den Reden? In all dem Nichtsein liegt ein Spott auf alles Große, das wir sind. Es lebt sich frei, so ausgestoßen. Sollte ich wirklich runterblicken? In diesem Abgrund könnte Weisheit liegen, die sich nur dir erschließt. Ein großer Stolz im Nichtbemühen. Es liegt ein Anspruch auf das Freisein in dem Scheitern, das du lebst. Und bei all der Abscheu kann ich nicht verleugnen, dass es wirklich stimmt. Es ist bequem unter den Rädern. In all dem Nichtsein liegt die Ablehnung von allem, was wir sind. Es lebt sich frei, so ausgestoßen. Wir verschwinden in der Menge. Wer gibt uns schon das Recht, über dich zu richten? Denn wir gehen unseren Weg, wie wir auf der Stelle, und schaffen dabei nicht mal uns selbst anzusehen. Wir verschwinden in der Menge. Wer gibt uns schon das Recht, über dich zu richten? Denn wir gehen unseren Weg, wie wir auf der Stelle, und schaffen dabei nicht mal selbst zu finden.